Das sind die aktuellen Themen für Nienburg und den Landkreis. Bernd Müller legt Amt nieder, Forscherraum für Alpheide-Schule und HSG gewinnt wieder zu Hause. Radio Mittelweser, Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie Philipp Moritz. Die Samtgemeinde Mittelweser sucht bald einen neuen Verwaltungschef. Der seit 2011 amtierende Bürgermeister Bernd Müller legt sein Amt aufgrund von zu hoher Arbeitsbelastung zum 1. November vorzeitig nieder. Seine Amtszeit hätte noch 3 weitere Jahre gedauert. Müller war auf 8 Jahre gewählt worden, nachdem sich die Gemeinde Stolzenau und die Gesamtgemeinde Landesbergen zusammengeschlossen hatten. Die Alpheide-Schule in Nienburg soll einen Forscherraum bekommen. Für das Projekt hat die Stadt Nienburg bereits 10.000 Euro bereitgestellt. Die Gesamtkosten belaufen sich jedoch auf rund 30.000 Euro. Der Förderverein der Schule bittet deswegen um Spenden. Kerstin Wildebrand, erste Vorsitzende des Fördervereins, erläutert die Ideenfindung. Das Lernen hat sich verändert. Lernen sollte zu einem Erlebnis werden. Wir wollen naturwissenschaftliche Phänomene den Schülerinnen und Schülern näher bringen. Sie sollen mit allen Sinnen lernen, fühlen und zu einem Ergebnis kommen. Und so ist die Idee entstanden, unseren Werkraum zu einem Multifunktionsraum umzugestalten, zu einem Forscherraum. So ist die Idee entstanden zu diesem Projekt. Zu einem Schwelbrand kam es am vergangenen Samstag in einer Schlosserei in Wenden. Eine Mitarbeiterin entdeckte diesen rechtzeitig in einem Nebenraum der Werkstatt und alarmierte die Feuerwehr. Ursache soll ein Ölofen gewesen sein. Durch den Einsatz von 50 Feuerwehrkräften konnte der Brand schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die HSG Nienburg kann zu Hause also doch noch gewinnen. Nach zuletzt 2 Heimpleiten in Folge besiegen die Nienburger den HV Basinghausen verdient mit 34:26. Nach einer schwachen Anfangsphase kam das Team von Trainer Dirk Pauling besser ins Spiel. Die ersten 15 Minuten haben wir gebraucht, um ins Spiel reinzukommen, auch gegen guten Gegner. Basinghausen als starker Aufsteiger hat das uns sehr schwer gemacht und wir aber auch nicht das nötige Engagement gehabt, um Basinghausen zu beherrschen. Die HSG rückt in der Tabelle der Handball-Oberliga vor auf Platz 4. Die Punktestrafe aus der Vorsaison ist nicht berücksichtigt. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.